Ich habe in meiner politischen und journalistischen Tätigkeit Menschen hart befragt, auch nach ihren politischen Fehlern. Nun muss ich akzeptieren, dass dieser Maßstab, auch wenn es privat ist, an mich angelegt wird. Deswegen klipp und klar, ohne Wenn und Aber, ja, ich habe einen Fehler. Ich habe auch gefragt, was bedeutet das, wenn man einen Fehler macht und welche Konsequenzen zieht man? Auch dieser Maßstab gilt für mich selbst. Ich werde alle öffentlichen gewählten Ämter, die ich bisher innehabe, jetzt zurückgeben. Es war das Ende eines Skandals, der wochenlang für Schlagzeilen sorgte. Im Sommer 2003 erklärte ein sichtlich und hörbar angegriffener Michel Friedmann vor Journalisten seinen Rücktritt. Bis dahin hatte der smarte Rechtsanwalt zur besten Gesellschaft der Bundesrepublik gehört. Er war nicht nur streitbarer Fernsehmoderator, sondern auch hochgeachteter Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Vorstand der jüdischen Gemeinde Frankfurt, CDU-Politiker und Mitglied im ZDF-Fernsehrat. Skandal. Die Sprengkraft öffentlicher Empörung. Ein Feature von Käthe Jovanovic und Stefanie Rapp. Sein Doppelleben als Paolo Pinkel brachte ihn zu Fall. Ins Visier von Polizei und Staatsanwaltschaft war er wegen des Verdachts auf illegalen Drogenbesitz geraten. Tatsächlich fand die Polizei bei der Durchsuchung seiner Wohnung und Kanzlei szenetypische Tütchen mit Kokain. Das aber war nur die halbe Story. Als weitaus brisanter erwies sich der Umstand, wie Friedmann die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich gezogen hatte. Die Polizei war im Zusammenhang mit Mädchenhandel und Zwangsprostitution auf ihn gestoßen. Friedmann hatte sich, wie erst später bekannt wurde, unter seinem Aliasnamen Paolo Pinkel bei einer Schleuserbande osteuropäische Callgirls bestellt. Der Fall Friedmann hatte alle Ingredienzien eines saftigen Skandals. Sex, Drogen, Macht, Moral. Und die entsprechende Fallhöhe. Ein bis dato als untadelig geltender Prominenter, der dafür gefürchtet war, die Verfehlungen anderer wortmächtig zu kritisieren, war demaskiert. Zwar war mit seinem öffentlichen Bekenntnis und dem Rücktritt von allen Ämtern die Affäre beendet, Friedmann aber blieb stigmatisiert. Ich glaube, man kann sagen, man sieht hier die Mechanik des Skandals. Der Skandal lebt von dem Widerspruch. Der Skandal braucht den Widerspruch. Sie müssen den Widerspruch manifest werden lassen. Also die Sichtbarmachung der Normverletzung auf der einen Seite, aber auch die Sichtbarmachung, hier liegt ein innerer Widerspruch vor zwischen den Aussagen der Person und ihrem tatsächlichen Verhalten. Davon lebt der Skandal, davon lebt die effektive Skandalisierung. Bernhard Pörksen lehrt Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Seit Jahren erforscht er das Phänomen Skandal. Ich glaube, ein Skandal braucht immer auch eine gewisse Fallhöhe der involvierten Personen. Prominente werden sehr viel leichter in Skandale verwickelt als Nicht-Prominente. Jemand hat einmal geschrieben, ein Publizist, Johannes Groß, in einer der ersten wichtigen Veröffentlichungen über die Phänomenologie des Skandals, gegen ohnmächtige und kleine Leute, so hat er es formuliert, bricht kein Skandal aus. Es tröstet die Menschen, wenn Prominente, die das vermeintlich bessere Leben führen, weil reich, berühmt und vielleicht auch noch schön, wenn denen Schlimmes widerfährt. Das beruhigt und schenkt einem das Gefühl von einer ausgleichenden Gerechtigkeit, was natürlich ein Unsinn ist. Patricia Rieke, Chefredakteurin des People-Magazins Bunte, hat schon viele VIPs straucheln sehen. Gestolpert über Drogen, schwarze Kassen und Affären. Aus meiner Sicht gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem Skandal und einer Affäre. Für mich gibt es, wenn man eine Definition wählt, drei wesentliche Merkmale eines Skandals. Sie haben eine Normverletzung, eine Grenzüberschreitung. Diese wird bekannt und es gibt ein Publikum, das sich kollektiv empört. Die Normverletzung muss es geben, dann die Medien, die darüber berichten und schließlich die Entrüstung eines breiteren Publikums. Erst wenn diese drei Merkmale gegeben sind, kann man aus meiner Sicht sinnvollerweise von einem Skandal sprechen. Andere Zeiten, andere Sitten. Die Normverletzung ist auch Ansichtssache. Einer der ersten überlieferten Skandale ist der Fall des griechischen Philosophen Sokrates. Er geriet wegen Gotteslästerung und Gefährdung der Jugend ins Kreuzfeuer der Kritik, stritt nach dem richterlichen Schuldspruch die Vorwürfe ab und verlangte im Gegenzug sogar die Anerkennung seiner Verdienste im Peloponnesischen Krieg. Gericht und Öffentlichkeit waren ob solcher Frechheit empört. Sokrates wurde verurteilt, den Schierlingsbecher zu leeren. Skandal, das Wort kommt ja aus dem griechischen Skandalon, heißt eigentlich Ärgernis, im weiteren Sinne öffentliches Ärgernis. Und ein Ärgernis, das in der Gesellschaft sich auslöst, hängt natürlich immer davon ab, welchen sittlichen, moralischen Parametern die Gesellschaft gerade zu einer bestimmten Zeit unterworfen ist. Das konnte Udo Röbel, Boulevardjournalist und Ex-Chefredakteur der Bild, über Jahrzehnte selbst beobachten. Im alten Hellas war es die Gotteslästerung, die zum Skandal führte. Weit profaner ging es im prüden Deutschland der Adenauerzeit zu. Ich könnte dich so weit bringen, dass du aussiehst wie eine Dame. Genau das Richtige für diese Wundermänner. Ihre Sekretärin sind sie satt, seit ihre Ehefrauen sich daran gewöhnt haben. Jetzt bist du an der Reihe. Du brauchst nur ein bisschen internationalen Lack. Und dann werden diese Herren sich in deinem Bett fühlen, große Europäer. Und sie werden dir erzählen, was für tolle Burschen sie sind. In ihren Fabriken natürlich. Und sie werden reden. Sie war erst 24 Jahre alt, die Edelhure Rosemarie Nitribitt, als sie am 1. November 1957 erwürgt in ihrem Appartement in der Bankenstadt Frankfurt aufgefunden wurde. Bei ihren Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass zahlreiche honorige Männer zu ihren Freiern gehört hatten, darunter Harald von Bohlen und Halbach aus der Familie Krupp, der Großaktionär Harald Quandt und der Lebemann Gunter Sachs. Das Medienecho war groß. Der Journalist Erich Kubi schrieb damals in der Süddeutschen Zeitung eine Glosse mit dem Titel »Ein Fräulein namens Nitribitt«. Der Name ist nicht erfunden, obwohl er wie die Bezeichnung eines Sprengstoffs klingt. In der Tat würde dieser Sprengstoff namens Rosemarie, kurz die blonde Rosi genannt, einen ansehnlichen Teil der westdeutschen Gesellschaft in die Luft sprengen, wenn es außer einer wirtschaftlichen Krise etwas gäbe, was diese Gesellschaft wirklich berühren könnte. Die Klientel des Mädchens setzte sich ausschließlich aus Erfolgsbürgern zusammen. Ein Kind unserer Zeit, so wie Rosemarie, die versteht sehr, sehr viel von der Geometrie. Wenn du lernen willst, mein Lieber, komm und zahle. Ich zeig dir dafür die Horizontale. Der Fall des Mädchens Rosemarie wurde zum Sittengemälde des Wirtschaftswunderlandes. Skandalös war, dass die Vermögenden und Verdienten ihr Geld zu einer Prostituierten brachten, die die Moral der Aufstiegsjahre offensichtlich verinnerlicht hatte. Von möglichst reichen Freiern einen möglichst hohen Liebeslohn zu fordern. Der Mordfall Nitribitt wurde nie aufgeklärt. Bis heute bleibt Sex der schillerndste Stoff, aus dem Skandale sind. I want justice. I want him to go to jail. Ich will nur eins. Ich will, dass er ins Gefängnis kommt. Dass er erkennt, du kannst nicht deine Macht gebrauchen, wenn du so etwas getan hast. Er ist auf mich zugekommen und hat mir an die Brust gefasst. Nein, du musst dich nicht entschuldigen, hat er gesagt und ist zudringlich geworden. Er hat nichts weiter gesagt und mich immer wieder gestoßen. Ich war erschrocken, ich hatte Angst. Und dann haben sie gesagt, er wird der nächste Präsident Frankreichs. Da habe ich geweint und gesagt, mein Gott, jetzt bringen sie mich um. Gott weiß, dass ich die Wahrheit sage. From my heart. God knows that. Es war die Top-Meldung des Tages, als am 14. Mai 2011 das Zimmermädchen Nafissatou Diallo den mächtigen Chef des Internationalen Währungsfonds der Vergewaltigung bezichtigte. Dominique Strauss-Kahn wurde am John F. Kennedy Flughafen in New York festgenommen und von der Staatsanwaltschaft wegen versuchter Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Freiheitsberaubung angeklagt. Die Bilder seiner Überstellung auf die Gefängnisinsel Rikers Island gingen um die Welt. Aus dem weltläufigen Bon Vivant und Finanzexperten war ein gedemütigter Mann geworden. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Dass einer ihrer populärsten Politiker hier in der berüchtigten New Yorker Haftanstalt Rikers Island gelandet ist, für viele Franzosen ist es ein Schock. Besonders für die Sozialisten, die Dominique Strauss-Kahn wohl als größten Hoffnungsträger für die nächsten Präsidentschaftswahlen verloren haben. Unter der Wucht der Anschuldigungen trat der 62-Jährige am 18. Mai 2011 von seinem Amt als IWF-Chef zurück. Zwei Tage später wurde er aus der Haft in Hausarrest entlassen. Dominique Strauss-Kahn, das ist ein Sexskandal, der weltweit für Aufsehen gesorgt hat und der ja letztlich seine politische Karriere von einem Tag auf den anderen beendet hat. Ohne dass man weiß, ob er das Delikt, das ihm vorgeworfen wird, das ernst genug ist, ob er das tatsächlich begangen hat. Als die Zweifel an der Glaubwürdigkeit des vermeintlichen Opfers immer deutlicher wurden, entschied das Gericht am 23. August, die strafrechtliche Anklage fallen zu lassen. Er hat sich von sehr aggressiven Anwälten beraten lassen und sie haben versucht, nicht seine eigene Glaubwürdigkeit wiederherzustellen. Das war in diesem Fall gar nicht das Primäre, sondern die Glaubwürdigkeit des angeblichen oder tatsächlichen Opfers zu beschädigen. Das war das zentrale Prinzip. Man hat sehr genau überlegt, in welchem Kontext findet das statt und was müssen sie tun, um sich selbst ja nicht absolut reinzuwaschen, aber um doch einer Anklage zu entgehen. Une faute. Une faute vis-à-vis de ma femme, mes enfants, mes amis, mais aussi une faute vis-à-vis des Français. Am 3. September 2011 kehrte Strauss-Kahn zurück nach Paris. In einem Fernsehinterview räumte er ein, eine unangemessene Beziehung zur Hotelangestellten gehabt zu haben. Jedoch seien weder Gewalt noch Zwang im Spiel gewesen. Eine Verurteilung gab es nicht. Dominique Strauss-Kahns politische Karriere war dennoch ruiniert. Es war ein Fehler. Ein Fehler gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, meinen Freunden, aber auch ein Fehler gegenüber den Franzosen. Was noch schlimmer ist, es war ein moralisches Vergehen. Ich hatte Angst, ich hatte große Angst. Eine Falle, das ist möglich, ein Komplott. Wir werden sehen. Wir lernen, wenn wir Skandale beobachten, wenn wir Skandale analysieren, etwas über die Empörungsbereitschaft der Gesellschaft. Wir lernen das moralische Nervenkostüm dieser Gesellschaft kennen und wir lernen, den Wertewandel in einer Gesellschaft zu verstehen. Ein wichtiges Fallbeispiel ist ganz gewiss der Fall des General Kiesling. Ein Mann, den man aufgrund seiner Homosexualität, seiner angeblichen Homosexualität, das Ganze stellte sich ja dann als ein Riesenfake heraus, skandalisiert hat. Das wäre heute, und das ist eine gute Nachricht, nicht mehr vorstellbar. Günter Kiesling war 4-Sterne-General der Bundeswehr und stellvertretender Oberbefehlshaber der NATO, als er 1983 Opfer einer schwerwiegenden Verleumdung wurde. Man warf ihm vor, wegen seiner angeblichen Homosexualität erpressbar zu sein. Als Sicherheitsrisiko eingestuft, wurde er am 23. Dezember 1983 vorzeitig aus dem Dienst entlassen. Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hatte versucht, den heiklen Fall unter der Decke zu halten. General Kiesling allerdings spielte nicht mit und wandte sich an die Presse. Wenn man sich richtig erinnert, begann das ja mit vorsichtigen kleinen Veröffentlichungen in der sogenannten seriösen Presse, die aber dann sich wie ein Lauffeuer über die Republik verbreiteten. Den Anfang machte die Süddeutsche Zeitung am 5. Januar 1984 mit einem Bericht unter der Schlagzeile Wörner entlässt General Kiesling. Das war natürlich, um jetzt mal im Boulevardjargon zu formulieren, ein ganz großer Knochen. Der oberste deutsche General, schwul, erpressbar, und dann kamen auch gleich die Gerüchte auf, dass er sich in Köln in irgendwelchen Lokalen dubioser Art herumgetrieben habe. Und da wollten wir natürlich mehr wissen. Und die ersten Schlagzeilen, die dann auch der Express machte, unter meinem Namen auch, die mündeten natürlich in viele Gerüchte wie Tanz in Frauenkleidern, Fragezeichen, der Chauffeur weiß mehr. Also man versuchte natürlich, da in den Abgründen dieses Generals zu recherchieren und saftige Details ans Tageslicht zu fördern. Dass Kiesling selbst die Vorwürfe entschieden zurückwies, ließ die Sensationspresse kalt. Ich bleibe dabei, was mir durch den Dienstherrn eröffnet worden ist, und das ist der Vorwurf, dass ich homosexuelle Beziehungen gehabt hätte und in dieser sogenannten Szene seit 12 Jahren verkehrt hätte. Das dürfte ja wohl nun niemand schwerfallen, dafür, wenn es so wäre, den Beweis anzutreten. Aber ich kann Ihnen sagen, voller Gewissheit, dieser Beweis kann nicht angetreten werden, weil ich mich niemals in meinem Leben an keinem Tag in irgendeiner Stadt in einem derartigen Milieu bewegt habe. So General Kiesling, heftig und hörbar entrüstet in einem Telefoninterview. Dazu muss man ja wissen, dass damals das Schwulsein einen ganz anderen gesellschaftlichen Stellenwert und auch teilweise justiziabel noch war. Das heißt also, dieses Argument der Erpressbarkeit, das war im Gegensatz zu heute durchaus gegeben. Für uns gab es damals überhaupt keinen Zweifel an der Darstellung, an der Begründung. Also wir gingen davon aus, da stimmt so, und wir wühlten natürlich im Schmutz. Und als dann sich die Gerüchte und Informationen verdichteten, dass der regelmäßig in der Kölner Schwulenszene verkehrt haben soll, war das für uns natürlich ein Anlass, erst recht uns in diese Geschichte zu verbeißen. Doch dann die überraschende Wende. Udo Röbel und seine Boulevardkollegen hatten die Schwulenszene von Köln fast komplett umgepflügt, ohne einen Beweis zu finden, als sie schließlich von Kieslings Anwalt 2 Adressen einschlägiger Lokale bekamen. Dort sollte der General verkehrt haben. Im Café Wüsten stieß ich nach wie vor in meinen Augen damals auf eine Mauer des Schweigens. Aber in diesem Tom-Tom, als ich dann mein Foto vorlegte und sagte, kennen Sie diesen Mann, wann war der da und so weiter und so fort, da bekam ich dann zum ersten Mal eine in Anführungszeichen Bestätigung, weil der Besitzer mir sagte, ja, den kennen wir, das ist der Jürgen von der Bundeswehr, der ist Stammgast hier. Und letzten Dienstag hat er hier noch gesessen und hat Cola rumgetrunken. Und da begann dann plötzlich die Geschichte zu drehen, denn diese Aussage, letzten Dienstag war er hier, die konnte einfach nicht stimmen, denn zu diesem Zeitpunkt war der General Kiesling nachweislich im Bundeswehrkrankenhaus in München. Und da begann es uns zu dämmern, und das mündete dann in der Schlagzeile, dass da irgendwas nicht stimmen könnte, nämlich ist es ein Doppelgänger? Das hat sich dann bestätigt. Günter Kiesling wurde rehabilitiert. Der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl kommentierte: General Kiesling hat bittere Wochen durchmachen müssen. Aber auch für Manfred Wörner war dies eine Zeit, an die er sicherlich noch lange in seinem Leben zurückdenken wird. Und Udo Röbel, der eigentlich das Latrinengerücht bestätigen wollte und dabei auf die Wahrheit stieß, bekam den Wächterpreis der deutschen Tagespresse. Bernhard Pörksen setzt den Fall Kiesling in den Kontext seiner Zeit. Sie sehen an einer Skandalisierung von Homosexualität oder im Vergleich dazu an einer heute nicht mehr möglichen Skandalisierung von homosexueller Orientierung, wie sich diese Gesellschaft verändert hat. Besonders rigide war die wilhelminische Zeit. Der Vorwurf der Homosexualität konnte zur Staatskrise führen, wie im Fall Eulenburg, der das Kaiserreich erschütterte. Im Zentrum Philipp Fürst zu Eulenburg-Hertefeld, ein Dudesfreund und enger Vertrauter des Monarchen. 1906 startete der Publizist Maximilian Harden, ein erklärter Gegner des Kaisers, in der Zeitschrift Zukunft eine Kampagne gegen den Fürsten. November 1906, Nacht, offenes Feld im Uckergebiet. Der Hafner, hast du es gelesen? Der Süße, schon Freitag. Der Hafner, meinst du, dass noch mehr kommt? Der Süße, wir müssen mit der Möglichkeit rechnen. Das von Harden erdachte und in seiner Zeitschrift veröffentlichte Zwiegespräch zwischen dem Fürsten Eulenburg und dem Berliner Stadtkommandanten Graf Kuno von Moltke gab den schwülstigen Ton vor, mit dem Harden seine Kampagne würzte. Er bezichtigte Eulenburg der Homosexualität, attackierte aber auch dessen hochadligen Freundeskreis, der sich zu zweifelhaften erotischen Vergnügungen auf dem brandenburgischen Schloss Liebenberg traf. Das Pikante? Kaiser Wilhelm II. War im Zirkel als Liebchen bekannt und geriet so in den Dunstkreis der Intimfreunde, die ihn möglicherweise, so Hardens Unterstellung, auch politisch beeinflussten. Homosexualität im Schatten des Schlosses, ein gefundenes Fressen für die erstarkende bürgerliche Presse, die den Skandal genussvoll ausschlachtete. Fürst Ollenburg wurde 1908 wegen Meineids vor Gericht gestellt, weil er unter Eid seine Homosexualität bestritten hatte. Der Prozess wurde wegen der angeschlagenen Gesundheit des Fürsten ausgesetzt und nie zu Ende gebracht. Psychisch angegriffen und gesellschaftlich isoliert, starb Eulenburg 1921 auf Schloss Liebenberg. Deutschland hatte sein erstes Medienopfer. Alfred Dreyfus, Sie sind unwürdig, die Waffe zu tragen. Im Namen des französischen Volkes degradiere ich Sie. Man vollziehe das Urteil. Es war kalt in Paris und grau, als am Morgen des 5. Januar 1895 der französische Hauptmann Alfred Dreyfus auf dem Hof der École Militaire in aller Öffentlichkeit als Verräter angeprangert wurde. Ein Feldwebel der Garde Républicaine riss ihm die Epauletten von den Schultern und zerbrach sein Schwert, während die Menge Tod dem Juden brüllte. In seiner zerrissenen Uniform musste Dreyfus zur sogenannten Judasparade antreten. Eine Zeitung berichtete: Nun begann der Rundgang vor der Front der Truppe. Dreyfus schritt an dem Truppenspalier vorbei wie ein Mann, der sich unschuldig fühlt. Er kam an einer Gruppe von Offizieren vorbei, die ihm zuschrien: Judas, Verräter! Dreyfus wurde dann gefesselt und den Gendarmen übergeben. Das war der vorläufige Höhepunkt einer Affäre, die wenige Monate zuvor mit einem Landesverrat begonnen hatte. Im September 1894 war der französische Geheimdienst in den Besitz eines handgeschriebenen Schriftstückes gelangt, in dem ein anonymer Insider dem deutschen Militärattaché geheime Informationen versprach. Der Verdacht fiel schnell auf den aus dem Elsass stammenden Alfred Dreyfus, der trotz der wachsenden antisemitischen Ressentiments in der Armee reüssiert hatte. Er hatte es mit 35 Jahren zum Hauptmann der Artillerie im Generalstab gebracht. Zwar gab es nicht einen einzigen hieb- und stichfesten Beweis, allein die Tatsache aber, dass er Jude war, machte ihn verdächtig. In einem spektakulären Prozess vor dem Militärgericht wurde Dreyfus für schuldig befunden und zu lebenslanger Verbannung auf die Teufelsinsel vor der Küste französisch-Guayanas verurteilt. Jeder Zweifel an seiner Täterschaft war mit gefälschten Dokumenten und erlogenen Aussagen erstickt worden. Alfred Dreyfus wäre an den unmenschlichen Haftbedingungen auf der Tropeninsel zugrunde gegangen, hätte nicht der berühmte Schriftsteller Émile Zola mit einem Paukenschlag den Fall noch einmal an die französische Öffentlichkeit gebracht. J'accuse, ich klage an, war der offene Brief überschrieben, mit dem er sich 1898 an den Staatspräsidenten wandte. Zola riss das von reaktionären Politikern, Militärs und Antisemiten errichtete Lügengebäude nieder. Oh, die Leere dieser Beschuldigung. Dass ein Mann auf dieser Grundlage verurteilt werden konnte, ist ein Gipfel der Ungerechtigkeit. Kein ehrlicher Mensch kann sie lesen, ohne sich zu entrüsten und zu empören. Die Wahrheit ist auf dem Weg und nichts wird sie aufhalten. Zolas Vorstoß spaltete die gesamte französische Gesellschaft in Anhänger und Gegner von Alfred Dreyfus, in ein progressives Lager, das die Menschen- und Bürgerrechte verteidigte, und eine konservativ-nationalistische Fraktion. 1899 wurde der Fall Dreyfus wieder aufgerollt, aber auch diesmal gab es keinen Freispruch. Das Gericht wandelte lediglich die lebenslange Verbannung in eine 10-jährige Festungshaft um. Erst 7 Jahre später, der wirkliche Spion war längst überführt, wurde der unschuldig Verurteilte rehabilitiert und in allen Ehren wieder in die Armee aufgenommen. Die Affäre Dreyfus war einer der größten Justizskandale in der französischen Geschichte. Zolas J'accuse sollte die Republik von Grund auf verändern und den Liberalen zum Sieg über die Reaktion verhelfen. Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Bundeskanzler Konrad Adenauer am 7. November 1962 im Bundestag. Kurz nach Beginn einer bis dahin in der deutschen Nachkriegsgeschichte beispiellosen Affäre. Sie sollte sich zu einer Staatsaffäre auswachsen, die zum Sturz des vierten Kabinetts Adenauer führte und nach Ausmaß öffentlicher Erregung und politischer Wirkung nur mit der Dreyfus-Affäre vergleichbar war. Bedingt abwehrbereit, so war eine Geschichte im Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel betitelt, die am 10. Oktober 1962 erschien. Der Journalist Konrad Ahlers kritisierte darin scharf das Verteidigungskonzept der Bundeswehr. Sein Resümee fußte auf den desaströsen Resultaten des NATO-Manövers Forlex 62, mit dem die westliche Allianz ihre Schlagkraft im Falle eines sowjetischen Angriffs überprüfen wollte. Der Dritte Weltkrieg begann an jenem Freitag, vor fast 3 Wochen in den frühen Abendstunden. Die Manöverleitung ließ eine Atombombe von mittlerer Sprengkraft über einem Fliegerhorst der Bundeswehr explodieren. Weitere Atomschläge gegen die Flugplätze und Raketenstellungen der NATO in der Bundesrepublik, in England, Italien und der Türkei folgten. Im Zentrum der Kritik stand Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß, der die Bundeswehr mit amerikanischen Atombomben ausrüsten wollte und darüber die konventionelle Bewaffnung vernachlässigt hatte. Mit Raketen anstelle von Brigaden und mit Atomgranatwerfern anstelle von Soldaten ist eine Vorwärtsverteidigung der Bundeswehr nicht möglich. Eine wirksame Abschreckung bleibt fraglich. Nach einer Anzeige wegen Landesverrates durchsuchte und besetzte die Polizei die Redaktionsräume des Spiegel in Hamburg und Bonn. Der urlaubende Konrad Ahlers wurde in Spanien verhaftet, unter fragwürdigen Umständen. Dass Verteidigungsminister Strauß, der mächtigste Mann nach Adenauer, seine Finger im Spiel hatte, erregte in der Öffentlichkeit besondere Empörung. Der Bundeskanzler verteidigte Strauß. Wenn der Herr Ahlers in Deutschland gewesen wäre und er wäre dann verhaftet worden, könnte kein Mensch was dagegen sagen. Nun war er zufällig in Spanien und da hat ihn dasselbe Missgeschick getroffen. Spiegel-Herausgeber Rudolf Augstein stellte sich der Polizei und wurde in Untersuchungshaft genommen. Wochenlang versuchte die Regierung Adenauer, ihr Vorgehen gegen den Spiegel zu verschleiern. Franz Josef Strauß beteuerte, er habe mit der ganzen Sache im wahrsten Sinne des Wortes nichts zu tun. Ich wusste nicht, was kommt, ich wusste nicht, wann es kommt, ich wusste nicht, gegen wen es kommt und so weiter. Doch die Vorwürfe gegen den Verteidigungsminister erhärteten sich. In der Koalition begann es zu brodeln. Die FDP-Minister erklärten offen ihr Misstrauen gegenüber dem CSU-Kollegen. Am 30. November 1962 musste Strauß seinen Rücktritt erklären. Dem im Dezember gebildeten neuen, fünften Kabinett Konrad Adenauers gehörte er nicht mehr an. Konrad Ahlers wurde nach fast 2 Monaten aus der Haft entlassen, Rudolf Augstein nach 101 Tag. Die Verfahren wegen Landesverrates verliefen im Sande. Die Affäre selbst aber beschäftigte die deutsche Öffentlichkeit noch über Jahre. Es ging um das Grundrecht auf Presse- und Meinungsfreiheit und um den Versuch der Politik, missliebige Berichte zu unterdrücken. Je mehr Macht, auch journalistische Macht, jemand in Händen hat, desto mehr ist er verpflichtet dazu, die Grenzen zu wahren, die Liebe zum Volk. Jetzt stellen Sie sich. Ein Augenblick, meine Damen und Herren. Was ist hier gerufen worden? Lassen Sie bitte den Herrn Bundeskanzler weiterreden. Lassen Sie den Herrn Bundeskanzler weiterreden. Der Präsident dieses Hauses schützt die Redefreiheit, auch für den Bundeskanzler. In der Spiegel-Affäre war Adenauers Mahnung an die Journaille fehl am Platz. Ein Vierteljahrhundert später aber wurde die mediale Grenzüberschreitung selbst zum Skandal. Und Sie meinen nicht, dass es nicht besser ist, aufzugeben? Nee, aufgeben auf keinen Fall. Ich kann ja konkret sagen, wie das dann abläuft. Dann knallt da drin und vor allem mein Kumpel ist brandgefährlich, ne? Ich persönlich würde sagen, Gladbeck war ein Super-GAU. Und zwar ein Super-GAU für die Polizei, für die Politik und natürlich auch für die Medien. Und da an erster Stelle auch ein Super-GAU für meine Person. Gladbeck, 16. August 1988. Zwei vorbestrafte Kriminelle, Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski, überfallen eine Filiale der Deutschen Bank. Als die Polizei den Tatort umstellt, verschanzen sie sich mit zwei Angestellten als Geiseln. Schüsse fallen. Nach stundenlangen Verhandlungen und einem ersten Interview mit einem Rundfunksender fliehen die Gangster in einem bereitgestellten Auto Richtung Norden. Der Sündenfall der Medien sollte beginnen. Nach einer nächtlichen Irrfahrt kapern Degowski und Rösner am 17. August in Bremen einen Linienbus mit 30 Insassen. Radio Bremen geben sie ein Interview. Sabine Christiansen in den Tagesthemen. Ein makabres Dokument. Die Entscheidung, dieses Interview auszustrahlen, ist uns nicht leicht gefallen. Doch wir halten es, wie gesagt, für ein Dokument. Wie lange wollen Sie denn die Geschichte noch fortsetzen? Ja, wir werden einige Forderungen stellen und werden die nicht erfüllt, dann knallt es. Ne? Die Flucht geht weiter, mit der Medienmeute im Gefolge. An einer Raststätte eskaliert die Lage. Kaltblütig erschießt Degowski einen 15-jährigen Jungen. Seit Beginn des Dramas sind nun 39 Stunden vergangen. Die Entführer halten sich mit Aufputschmitteln und Alkohol wach. 18. August, 6 Uhr morgens. In den Niederlanden lassen die Gangster die Businsassen frei, bis auf zwei junge Frauen, mit denen sie in einem 7er BMW Richtung Köln fahren. Dort in der Fußgängerzone geben sie ihre nächste Pressekonferenz unter freiem Himmel. Tot sein ist schöner als wie ohne Geld, diktiert Rösner den Journalisten in die Notizblöcke. Das WDR-Mittagsmagazin berichtet. Und ich habe dann eine der beiden Geiseln auf dem Rücksitz gefragt, Silke Bischof, 18 Jahre, aus Kattenesch. Wie fühlen Sie sich? Ja, ein bisschen geschafft, aber es ist ganz gut. Ja. Haben Sie Angst? Ja, ein bisschen. Wie werden Sie behandelt von den Geiselnehmern? Ja, gut. Mit vorgehaltener Waffe posieren Degowski und Rösner für Kamerateams und Fotografen. Die Situation wird immer explosiver. Schließlich steigt Udo Röbel, damals stellvertretender Chefredakteur des Kölner Boulevardblatts Express, in das Fluchtauto. Die Gangster sagten angesichts der unübersichtlichen, chaotischen Situation in der Kölner Innenstadt, kannst du uns hier rausbringen? Die Gangster waren bis aufs Äußerste angespannt und gereizt und ich hatte Angst, dass die Situation dann wirklich vielleicht auch in etwas viel Schrecklicherem eskaliert. Udo Röbel lotst den Wagen Richtung A3. Nachdem er das Auto an der Raststätte Siegburg verlassen hat, greift die Polizei zu. Bei einem Feuergefecht stirbt Silke Bischof durch eine Kugel aus Rösners Waffe. Die Verbrecher werden gefasst. Nach 54 Stunden ist das Geiseldrama zu Ende. Es war eine Situation, wo Polizei, Politik und Medien auf das Heftigste versagten. Als eine Entschuldigung in Anführungszeichen kann ich da, was also Medien und mein Verhalten betrifft, nur anführen, dass es eine Situation war, auf die niemand vorbereitet war. Nämlich zwei Gangster, die drei Tage lang in einem rechts- und polizeifreien Raum sich auf Kamerahöhe bewegen konnten. Der zweite Komplex, Gladbeck, den werfe ich mir heute selbst persönlich vor, dass ich, als ich dann die Situation überstanden habe, überhaupt nicht nachgedacht habe und nur meinem journalistischen Sensationsinstinkt gefolgt bin und versucht habe, diese sehr intime Situation, die ich dann ja über eine fast eine Stunde erlebt habe in dem Auto, auch noch journalistisch auszuschlachten und zu versuchen, das dem Leser nahezubringen und zu beschreiben. Ich habe die Geschichte, die ich damals geschrieben habe, auch nie wieder gelesen, weil ich haargenau weiß, das ist eigentlich im Grunde genommen ja fast schon pervers. Gekaufte Tore. Falsches Spiel in der Bundesliga. Die Sünderin. Das Mädchen Rosemarie. Manche Gewerkschaftsbosse haben eine neue Heimat gefunden. Die Hitler-Tagebücher. Freiheit für Rudolf Augstein. Freiheit für den Spiegel. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Es gibt aus meiner Sicht zwei Großtrends in der Mediengesellschaft, die längst in ein Verhältnis symmetrischer Eskalation eingetreten sind. Auf der einen Seite eine Neigung zum Exhibitionismus. Der andere Trend ist ganz gewiss der Voyeurismus breiter Kreise, sich über das Schicksal eines anderen zu ergötzen, ist so etwas wie die leichteste Möglichkeit, um überhaupt Distanz herzustellen und zu sagen, na gut, mir geht es vielleicht nicht besonders, aber ich bin zumindest nicht so tief gesunken wie diese merkwürdigen Gestalten, die mir dann entgegentreten. Konstatiert der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Und die Chefredakteurin der Bunten, Patricia Riekel, ergänzt: Also zunächst glaube ich, dass wir eine Skandalisierung der Gesellschaft haben. Durch breit gefächertes Medienangebot ist das Publikum hungrig nach immer neuen News und nach einem neuen Erregungspotenzial. Und die Medien liefern auch. Da findet ja ein Wettbewerb statt. Ich glaube, die Grundfrage für alle Journalistinnen und Journalisten muss sein, handelt es sich bei diesem Empörungsvorschlag, den ich meinem Publikum unterbreite, um ein relevantes Thema oder nicht? Medien sind davon abhängig, dass das Publikum die Erzeugnisse der Medien kauft, ob nun Zeitung oder durch Einschaltquoten im Fernsehen. Also werden die Medien, das muss man ganz klar sagen, sich immer nach dem Publikumsinteresse richten. BSE-Verdacht. Wiesen verseucht. Dioxinskandal. Dieser Kerl puncht Gift in unser Essen. CDU-Millionen unter der Bettdecke. Richter lässt Kinderschänder frei. Saustall Justiz. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Wenn wir uns die Geschichte der Skandalen mal näher anschauen, dann muss man ja im Grunde genommen die Skandale zweiteilen. Das eine sind Skandale, die letztendlich mit Sachthemen zu tun haben, also die dann in klassische Zeilen münden wie Justizskandal, wie Gesundheitsskandal, wie Rentenskandal und so weiter und so fort. Und das andere sind Skandale, die mit Namen, Personen verbunden sind. Wenn man die Journalisten sich bewertet, dann haben natürlich die höchste Durchschlagskraft und das größte öffentliche Interesse immer Skandale, die mit Personen verbunden sind. Und da gibt es dann auch entsprechende Kategorien, die entsprechende Etiketten haben, wie also Sexskandal, Korruptionsskandal. Oder Spendenskandal. Also, dass der Bundeskanzler Helmut Kohl mit einem Betrag von knapp 2 Millionen in 6 Jahren bestochen worden sei, das ist doch ziemlich abwegig. 1999 brachte der CDU-Parteispendenskandal die Republik ins Wanken. Der Ehrenvorsitzende Helmut Kohl gab im Zuge der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu, Spenden in Millionenhöhe nicht deklariert zu haben. Die Namen der Spender nannte er nicht. Er fühle sich an sein Ehrenwort gebunden, über die Herkunft des Geldes zu schweigen. Ich habe allerdings in meinem ganzen Leben nie meine Ehre aufgegeben. Und so wie ich es verstehe, andere mögen es anders verstehen, gehört für mich und zu meiner Ehre, dass ich ein gegebenes Wort halte. In den folgenden Tagen trat Helmut Kohl auf Druck der CDU-Spitze vom Amt des Ehrenvorsitzenden zurück. Vorwürfe, er sei in seinen politischen Entscheidungen käuflich gewesen, wies er jedoch entschieden zurück. Wenn ich höre, man hätte Regierungshandeln in einer Regierung, die ich vertrete und die ich geführt habe, beeinflusst mit Spenden, ist das für mich ganz und gar unerträglich. Ich war nie bestechlich. Ich habe nie Geld für mich persönlich genommen. In meine Kasse persönlich und privat ist nichts gegangen. Die Spendenaffäre wurde für die CDU zur bislang größten Krise der Partei. Für den Politprofi, den Kanzler der Einheit, war sie ein menschliches Desaster. Für die Öffentlichkeit ein Lehrstück darüber, wie schwer ein Skandal zu beherrschen ist. Aussitzen alleine reicht nicht. Es muss einmal bereinigt werden, wenn man noch aktiv ist. Kohl hat natürlich nie bereinigt. Kohl hat gesagt, ja, das war so, aber ich verrate nicht, wer der Spender ist oder die Spender sind. Insofern hat er im Grunde genommen nicht wirklich bereinigt, aber er war nicht mehr ein aktiver Politiker. Das macht auch einen großen Unterschied. Er hatte seine politisch aktive Zeit hinter sich. Ansonsten geht das nur dann, wenn der Eindruck da ist, da ist nichts Neues mehr bei diesem Skandal. Da gibt es keine neuen Vorwürfe, wir haben jetzt alles ausgegraben, mehr gibt es nicht. Dann im Sinne des Politikers lohnt es sich natürlich durchzuhalten und zu sagen, das schaffe ich schon, ich bleibe, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Analysiert Eckhard Lohse, Leiter des Berliner Büros der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wenn er natürlich vor die Tür gesetzt wird von einem Kanzler, einer Kanzlerin und sich dagegen nicht wehren kann, also ein Minister zum Beispiel, dem bietet sich dann gar nicht die Chance zum Aussitzen. Meine Damen und Herren, ich werde den Herrn Bundespräsidenten bitten, Rudolf Scharping aus dem Amt des Bundesverteidigungsministers zu entlassen. Die notwendige Basis für eine gemeinsame Arbeit in der Bundesregierung ist nach meiner Auffassung nicht mehr gegeben. Einer der schönsten Skandale, um das mal ein bisschen spöttisch zu sagen, war natürlich die Causa Scharping 2001 im Sommer. Der frisch verliebte Minister kriegt Politik und Privatleben so gar nicht auseinander, planscht in einem Swimmingpool auf Mallorca und verdrängt dabei ein bisschen die Tatsache, dass deutsche Soldaten gerade sich aufmachen in Mazedonien Einsatz. Ein Bundesverteidigungsminister, der Soldaten auf einen solchen Einsatz schickt, der kann nicht selber weiter planschi auf Mallorca machen. Ich fordere den Bundeskanzler auf, das bunte Treiben dieses Herrn sofort zu beenden. Spöttelte Friedrich Merz, der Fraktionsvorsitzende der Union. Am Tag, als das Bundeskabinett den umstrittenen Bundeswehreinsatz in Mazedonien beschlossen hatte, erschienen in der bunten Urlaubsfotos des frisch verliebten Ministers. Verabredet hatte die Story Chefredakteurin Patricia Riekel. Ich denke, dass der seinen Feinden quasi ins offene Messer gelaufen ist. Als wir damals 2001 mit ihm ein Sommerinterview vereinbart hatten auf Mallorca, wo er Urlaub mit seiner Lebensgefährtin machte, war eigentlich nicht an die Folgen dieses Interviews zu denken. Das hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Wir wollten Fotos machen und es gab die üblichen Fotos, irgendwo sitzend, über eine Wiese gehend. Und dann schlug er vor, auch beim Baden im Pool. Und man könnte ja nun sagen, warum wollte sich Herr Scharping denn badend im Pool zeigen? Ich glaube, dass er damals eine gewisse Imagekorrektur für sich wünschte. Er wollte etwas lebendiger erscheinen, nicht nur als der steife Politiker, sondern fröhlich, entspannt. Also das alles hat sich dann gegen ihn gerichtet, wurde auch von anderen Medien dazu benutzt, ihn vorzuführen und zu sagen, wer sich so fotografieren lässt und wer den Ernst der Stunde nicht erkennt und so weiter, das führte alles zu seinem Rücktritt. Da wurde etwas aufgebauscht, zu einem Skandal gemacht, was eigentlich kein Skandal war. Zu einem anderen Zeitpunkt hätte man ein paar Witze gemacht und dann wäre es aber auch schon vorbei gewesen. Nachdem Rudolf Scharping am 18. Juni 2002 sein Ministeramt aufgegeben hatte, zog er sich aus der Politik zurück. Seither ist er Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer. Ich werde alle öffentlichen gewählt. Deswegen habe ich mich aufrichtig bei all jenen entschuldigt, die ich aufgrund meiner Fehler und Versäumnisse verletzt habe. Das war nicht geradlinig und das tut mir leid. Ein Skandal schadet den Beteiligten in der Regel immer. Das ist ja immer so, wenn ein Skandal entsteht, wie gehe ich als Betroffener damit um? Ich kann leugnen und kann Fehler machen, wie zum Beispiel zu Gutenberg, der, als die ersten Plagiatsvorwürfe auftauchten, versuchte, das runterzuspielen und zu sagen, so war das gar nicht und nur ein bisschen. Und nach kam die Wahrheit heraus. Und der Skandal war eigentlich nicht die Tatsache, dass er seine Doktorarbeit abgeschrieben hat, sondern der Skandal war, dass er, als das rauskam, es nicht gleich zugab. Ja? Also er hat den Skandal praktisch noch größer gemacht. Karl Theodor zu Guttenberg, Bundesverteidigungsminister im Kabinett Merkel, galt als Lichtgestalt der Union, bis ihn im Februar 2011 der Vorwurf des geistigen Diebstahls traf. Guttenberg leugnete zunächst und ließ seinen Sprecher erklären, dass er der festen Überzeugung ist, dass diese Doktorarbeit kein Plagiat ist und der Vorwurf eines Plagiates abstrus ist. Damit hatte der Baron gleich zu Beginn gegen eine goldene Regel im Umgang mit Skandalen verstoßen, nämlich größtmögliche Transparenz. Sie ist für Nikolaus Blome, den stellvertretenden Chefredakteur der Bild, essentiell, um eine Affäre zu überstehen. Ich glaube, im politischen Bereich reimen sich alle Skandale sehr schnell und im Kern auf den Begriff Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit ist, wie ich finde, die letzte wirkliche Währung für Politiker gegenüber den Bürgern, die immer mehr Schwierigkeiten haben, in sich in superkomplexe Zusammenhänge hineinzudenken und die ihre Entscheidungen, was finden sie richtig oder falsch als Bürger, oftmals von der Glaubwürdigkeit ableiten, die sie bestimmten Politikern zumessen. Und darum ist das der zentrale Begriff auch für Affären. Erst als die Internetgemeinde eine erdrückende Fülle abgeschriebener Passagen auflistete und es nichts mehr zu leugnen gab, zeigte sich der Minister reumütig. Am 1. März 2011 trat er zurück. Ich habe wie jeder andere auch zu meinen Schwächen und Fehlern zu stehen. Zu großen und kleinen im politischen. Ich denke, dass die Reuebekundung ein ganz wichtiges Element ist des Skandal- und Krisenmanagements. Und mir war immer wichtig, diese vor der Öffentlichkeit nicht zu verbergen. Je glaubwürdiger, deswegen je authentischer sie zu sein scheint, desto wirksamer ist sie auch. Die ich aufgrund meiner Fehler und Versäumnisse verletzt habe. Jemand, der mit allen Zeichen der Verzweiflung um Entschuldigung bittet, um Verständnis wirbt, dem sind wir sehr viel eher bereit zu verzeihen, als jemand, der ganz offensichtlich auch im Moment der Reuebekundung noch trickst und täuscht und versucht, ein bisschen die Dinge in seinem Sinne sich zurechtzulegen. Da bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Er versucht im Moment der Entschuldigung eine Version des Skandalgeschehens, wie ist es zu diesem Plagiat gekommen, zu verkaufen, die ganz offensichtlich nicht stimmt. Bei dieser Form des fehlerhaften Krisen- und Skandalmanagements ist er geblieben und er hat dadurch etwas produziert, was Medienwissenschaftler eine Grenzüberschreitung zweiter Ordnung nennen. Nämlich der Umgang mit dem Skandal ist zu einem weiteren Skandal geworden. Er wird sich immer den Vorwurf machen lassen müssen, im Moment der Entdeckung nicht ausreichend genug bereut zu haben und eben gelogen zu haben. Diesen Vorwurf der Lüge, den wird er nicht los. Ja, das hat ihm gefallen, das hat man gesehen, Karl Theodor zu Guttenberg. Das ist ja das Traurige, dass er in dieser Krise sich ungeschickt verhalten hat. Das Gleiche passiert ja auch bei Christian Wulff. Ich glaube, es ist nicht der Skandal, dass er sich privat Geld geborgt hat, sondern der Skandal ist, dass er das vertuschen wollte oder dass er nicht freimütig darüber gesprochen hat. Das gibt dem ganzen Jahr noch so ein Geschmäckle. Mir ist klar geworden, wie irritierend die private Finanzierung unseres Einfamilienhauses in der Öffentlichkeit gewirkt hat. Das hätte ich vermeiden können und müssen. Ich hätte auch den Privatkredit dem Niedersächsischen Landtag damalig offenlegen sollen. Das war nicht geradlinig und das tut mir leid. Christian Wulff hat den Fehler gemacht in seinem Skandal- und Krisenmanagement, dass er die Aura des Amtes und die sich aus dem Amt selbst ergebenden Anforderungen, nämlich ein Bundespräsident ist eine moralische Instanz, dass er diese Anforderungen nicht ausreichend berücksichtigt hat. Seine Berater haben sich nicht ausreichend klar gemacht, dass hier Rückfragen, eventuelle erneute Grenzüberschreitungen, kleinere Wahrheitsbeugungen im Umgang in Reaktion auf den Skandal sich sofort wieder als Anlässe erweisen würden der erneuten Diskreditierung, der erneuten Blamage, des erneuten Demontageversuchs. Und erneute Recherchen. Die ersten Ungereimtheiten in den Einlassungen des Bundespräsidenten weckten den Jagdinstinkt der Hauptstadtjournalisten jeder Couleur. Über alle politischen, weltanschaulichen, ideologischen Lager hinweg standen Bild, Spiegel, Süddeutsche und Frankfurter Allgemeine mit Eckhard Lohse an der Spitze Seite an Seite. Wer? Wer? Was? Warum? Wieso? Wieso? Weshalb? Warum? Weshalb? Wann? Warum? Was? Meistens gibt es dann so eine Schwarmbewegung. Da wird natürlich auch um die Wette geschrieben. Da will dann natürlich auch jeder etwas beitragen. Das ist ein ganz normaler Reflex und dadurch kann der Eindruck entstehen, jetzt ist das Ganze eine Kampagne und ein Kesseltreiben. Das ist wie mit einem Kaminfeuer. Wenn Sie immer wieder neue, schön ausgetrocknete, gute Holzstücke haben, Scheite, die Sie nachlegen können, dann brennt so ein Feuer. Immer weiter, immer weiter. Und die Bild heizte mit täglich neuen Enthüllungen das Feuer an. Nikolaus Blome aus der Chefredaktion rechtfertigt das ständige Nachlegen. Medien haben die Aufgabe, Fragen zu stellen und auf Antworten zu bestehen. Medien haben die Aufgabe, die Dinge, die unter der Decke gehalten werden sollen, aber da nicht hingehören, ans Tageslicht zu befördern. Und Medien haben auch die Aufgabe, eine Meinung zu äußern, eine Position zu beziehen, von einem Standpunkt aus, der moralisch sein kann, der politisch-taktisch sein kann, wie sie mögen, auf alle Fälle von einem erkennbaren, klaren Standpunkt aus, auch mal eine Meinung zu sagen. Die Affäre Wulff war insofern ein Sechser im Lotto, weil mit Bild ein Medium federführend in diesem Skandal war und an erster Stelle der Aufdeckerfront, dem man das eigentlich gar nicht zugetraut hatte. Das heißt, für Bild war das ein Imagegewinn, wie er nicht hätte besser sein können. Bilanziert Udo Röbel, ehemaliger Bild-Chefredakteur. Nach und nach hatten die Journalisten immer mehr Puzzleteile über das System Wulff zusammengetragen, dessen tragende Pfeiler eine fragwürdige Nähe von Politik und Wirtschaft war. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik beantragte eine Staatsanwaltschaft die Aufhebung der Immunität des Staatsoberhauptes, um gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsnahme und Gewährung einleiten zu können. Einen Tag später, am 17. Februar 2012, erklärte Christian Wulff seinen Rücktritt. Unser Land, die Bundesrepublik Deutschland, braucht einen Präsidenten, der vom Vertrauen nicht nur einer Mehrheit, sondern einer breiten Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger getragen wird. Als Mitglied der Chefredaktion der Bild-Zeitung bin ich zufrieden mit dem, wie wir recherchiert haben, wie wir es aufgeschrieben haben. Meine Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig beeinträchtigt sind. Aus diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen. Aber insgesamt kann bei so einem politischen Skandal, bei so einem politischen Desaster und all den Kollateralschäden zufrieden als Politiker, als Bürger kann natürlich keiner sein. Um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Aus meiner Sicht hat der Skandal zwei Gesichter. Er ist Instrument der Aufklärung und der Gegenaufklärung. Er zerstört Netzwerke der Macht, er tut dies blitzschnell, er bringt Despoten zu Fall, er bringt Charismatiker zu Fall und er verletzt doch auch immer wieder Ohnmächtige und komplett Unschuldige. Beim Kern der meisten Skandale, da geht es ja um Menschen, um persönliche Bereicherung, um eine übersteigerte Hybris, es geht um Geld und es geht um Macht. Und darum, dass einer glaubt, dass für ihn eigene Gesetze gelten. Ich glaube schon, dass in einer breiten Debatte, was geht und was geht nicht, was darf man nicht, sich die Moral einer Gesellschaft fortentwickelt. Ein Skandal kann auch eine reinigende Wirkung haben, kann auch Menschen dazu bringen, ihre Ansichten zu überprüfen, ihr Handeln nochmal neu zu bewerten. Und auch wenn man nur Betrachter ist, hilft ein Skandal manchmal, um Dinge neu zu sehen. Im Skandalschrei erkennen wir, was unbedingt nicht gelten soll, was wir auf keinen Fall wollen. Und das ist etwas Paradoxes, ein paradoxer Mechanismus. Wir lernen in der Auseinandersetzung mit der Unmoral oder mit dem, was wir für unmoralisch halten, was Moral sein soll. Das war Skandal, die Sprengkraft öffentlicher Empörung von Käthe Jovanovic und Stefanie Rapp. Es sprachen Gregor Höppner, Frauke Pohlmann, Bettina Schulmann und Matthias Ponier. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Jutta Stein. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2012.